Willkommen in einem neuen Niemandsland. Sind die Wochen vom 2. bis zum 16. Juni 2025. Beginnen wir mit der bösen Realität. Beginnen wir mit der Pressefreiheit. Die Pressefreiheit ist weltweit auf einem historischen Tiefstand. Das zeigt die Rangliste der Pressefreiheit, die Reporter ohne Grenzen, RSF, am 2. Mai 2025 veröffentlicht hat. Die 180 beobachteten Staaten sind in 5 Kategorien eingeteilt. Gut, zufriedenstellend, problematisch, schwierig, sehr ernst. In 90 Ländern ist die Situation für Medienschaffende schwierig oder sehr ernst. Dafür ist neben einer fragilen Sicherheitslage und politischer Repression auch der ökonomische Druck verantwortlich. Immer mehr Medienschaffende müssen nicht nur um ihre redaktionelle Unabhängigkeit, sondern zugleich auch um ihr wirtschaftliches Überleben kämpfen. Nach den RSF-Daten schaffen es die Medien in 160 Ländern nur mit Schwierigkeiten oder überhaupt nicht, stabil zu wirtschaften. In 46 Staaten konzentriert sich der Medienbesitz in den Händen weniger Eigentümer. In fast einem Drittel der Länder mussten Redaktionen 2024 aus wirtschaftlichen Gründen schließen. Häufig ging der wirtschaftlichen Schieflage extremer Druck durch die Behörden voraus. Zudem sind Medienhäuser in vielen Ländern auf Erlöse aus Anzeigen der öffentlichen Hand angewiesen. Das nutzen autoritäre Regierungen, um durch Vergabe oder Entzug von Anzeigen die journalistische Arbeit zu beeinflussen. Europa ist zwar nach wie vor die Weltregion, in der die Medien am freiesten berichten können, wobei Norwegen und Estland die Plätze 1 und 2 der Rangliste belegen. Aber auch in Europa wurde nur noch für 7 Staaten eine gute Lage der Pressefreiheit ermittelt. In Deutschland, Platz 11, ist der Zustand nur noch zufriedenstellend, während er in 7 südostasiatischen Ländern als problematisch gilt. In Amerika hat sich die Lage der Pressefreiheit in über der Hälfte der Länder verschlechtert. In 12 von 28 Staaten wird die Lage für Medienschaffende als schwierig oder sehr ernst bewertet. Größter Absteiger ist Argentinien, Platz 87, wo Präsident Javier Milei den öffentlichen Rundfunk und die staatliche Nachrichtenagentur TELAM geschlossen hat. Das gefährlichste Land bleibt Mexiko, auf Rang 124 mit der höchsten Zahl von ermordeten Journalisten und Journalistinnen außerhalb von Kriegsgebieten. In den USA, 57. Rang, agiert die Trump-Regierung pressefeindlich und diskriminiert kritische Medien. In Subsahara-Afrika hat sich die Situation der Presse deutlich verschlechtert, wobei in 80% der Länder auch die wirtschaftliche Lage der Medien bedrohlich ist. Auch in der Region Asien-Pazifik arbeiten Medienschaffende unter schwierigsten Bedingungen. In 13 Ländern der Region gilt die Lage als sehr ernst. In einigen Ländern, etwa in Indien, 151. Rang, werden einflussreiche Medienkonzerne von Konglomeraten kontrolliert, die mit politischen Machthabern verbündet sind. Die gefährlichste Region für Medienschaffende bleibt der Nahe Osten, Nordafrika. In Gaza wurden fast 200 Journalisten und Journalistinnen bei Angriffen der israelischen Armee getötet, davon knapp 50 im Zusammenhang mit ihrer Arbeit. Israel ist in der Rangliste um 11 Plätze auf Rang 112 abgerutscht. In allen Ländern der Region, außer in Katar, 79. Rang, ist die Lage sehr ernst oder schwierig. Weitere Informationen zu diesem Thema bei Reporter ohne Grenzen, RSF Deutschland bzw. Reporteros sin Fronteras. Ja, direkt hier unter meinem Fenster. Es ist ein wunderschöner Abend im Frühling. Die Massen, die Fanmassen ziehen hier durch die Baja San Pedro Straße in Richtung Triumphbogen. Da werden die frisch gekürten Meister der spanischen Liga in einer Art Karnevalszug erwartet. Und es herrscht viel Geschrei, viel Gejubel. Die jungen Leute hier sind begeistert im Barça-Fieber. Sie singen die Barça-Hymne unter anderem, aber auch so Lieder in Richtung Madrid, so kleine Hasslieder, die sagen Madrid, Cabron, also Madrid, du Arschgeige, grüß mal den Meister. Und geballert wird auch ordentlich und wie gesagt, ich brauche gar nicht erst groß rauszugehen. Im Himmel dröhnt ein Hubschrauber oben, es ist jetzt mittlerweile 9 Uhr. An diesem Freitag, dem 16. Mai 2025. Es lebe, hoch lebe Barça, hoch lebe Katalonien, wird natürlich auch gerufen. Der Patriotismus spielt ja auch eine Rolle. Der Fußballpatriotismus, aber auch der politische Patriotismus, der blüht natürlich ordentlich auf. Tausende, wirklich Tausende ziehen hier vorbei. Junge Leute, die meisten haben das allerneueste, brandneue Barça-Trikot an. Jungen, Mädchen, Männer, Eltern mit Kindern. Und es ist wirklich eigentlich eine, bis jetzt zumindest, noch schöne Stimmung. Die Touristen hängen auch auf den Balkonen und gucken neugierig und auch folkloresüchtig auf die Menschenmassen, die hier vorbeiziehen. Niemandsland 91 FM, direkt hier aus dem heißesten Hexenkessel in Barcelona, Meisterschaftsabend. Ich hoffe, der letzte Titel hat Ihnen ein bisschen Spaß gebracht. Am vergangenen Montag, dem 2. Juni, gab es hier in der Stadt ein Buchereignis in der Libreria La Central in der Calle Mallorca oben, wurde das Buch Die Niemandsrose, La Rosa de Ningú mit den Gedichten von Paul Celan vorgestellt. Es ging um die Übersetzung ins Katalanische und um die Kommentare des Übersetzers Arnau Pons. Mit von der Partie war natürlich auch Claudia Kalasch. Sie leitete die Veranstaltung und mit von der Partie waren auch Herr Josep Maria Juró und Herr Andreu Subirats. Es wurden Gedichte von Paul Celan rezitiert, Claudia Kalas auf Deutsch und Arnau Pons auf Katalanisch. Sehr schön, das Gartenlokal. Es war warm, ein warmer Abend. Später kam ein bisschen kühler Wind auf. Der Garten war voll besetzt. Es waren locker so an die 70 Menschen da. Die Bücher wurden nachher vom Übersetzer auch unterschrieben. Es gab eine Widmung von ihm, ein Autogramm. Und es war insgesamt ein sehr interessanter Abend. Das Thema natürlich im Vordergrund. Die Frage: Dichtung nach dem Holocaust, ist das möglich? Hören wir jetzt eine Kostprobe. Die Audioqualität ist nicht die beste. Ich habe das mit meinem Handy aufgenommen, aber man kann es gut verstehen. Des Gedichts Psalm, gelesen auf Deutsch von Claudia und auf Katalanisch von Arnau. Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm. Niemand bespricht unseren Staub. Niemand. Gelobt seist du, niemand. Dir zulieb wollen wir blühen, dir entgegen. Ein Nichts waren wir, sind wir, werden wir bleiben, blühend. Die Nichts, die Niemandsrose. Mit dem Griffel seelenhell, dem Staubfaden himmelwärts, himmelwüst, der Krone rot vom Purpurwort, das wir sangen, über, oh, über dem Dorn. Psalm. Ningú ens pasta de nou de terra i fang. Ningú conjura la nostra pols. Ningú. Lloat si és tu. Ningú. Per mort de tu volen florir, al teu encontre. Un no res, fórem, som, serem, encara en flor. La de no res, la rosa de ningú. Amb l'estil tan clarós d'ànima, la pols d'estam i el filament àrids de cel, i la corona ben rogent pel verb purpuri que hem cantat. Per damunt, o oh, per damunt de l'espina. Estáis escuchando Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Niemandsland Musikgeschichte. Schmalz und Rebellion, der deutsche Pop und seine Sprache, von den 50er Jahren bis heute. Bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Lautmalerei und die Lust an der Lautmalerei. Sprechen wir über The Monks. Sprechen wir über Beat als avantgardistisches Kunstprojekt. Die Lautmalerei. Auf die Spitze trieb sie eine Band, die in der 10. Folge des Beat Club im Juli 1966 zu sehen war. The Monks. Sie traten in eng geschnittenen schwarzen Hosen und Hemden auf, um den Hals trugen sie kleine weiße Galgenstricke. Und wie Mönche ließen sie sich Tonsuren scheren. Der Monks Chant, den sie im Beat Club darboten, bestand aus einem stoisch wiederholten, von Schlagzeug und Schellenkränzen vorgegebenen Beat und einem verzerrten E-Bass-Akkord. Dazu intonierten die fünf Mitglieder der Band langgezogene O-O-Ho-O-Ho-Laute mit einer gelegentlich hineingestreuten, etwas heller gesungenen Silbenfolge, die man eventuell als Chibbel-Dubi-Dibbel-Dubi-Da transkribieren könnte. Die Mitglieder der Monks kamen aus den USA, lebten aber schon seit Ende der 1950er Jahre in Deutschland. Sie lernten einander als G.I.s kennen und spielten nach ihrem Militärdienst in einer Beatles-Coverband, bis schließlich zwei deutsche Werbefachleute, Walter Niemann und Karl H. Remy, ihre neue Identität konstruierten. Die Musik- und Kunstliebhaber Niemann und Remy betrachteten The Monks nach eigener Auskunft als Projekt. In ihrer äußeren Erscheinung trieben The Monks die Neigung der Beatbands zur Uniformierung auf die Spitze. Ihr minimalistisches, repetitives, oftmals verzerrtes Spiel nahm rückblickend betrachtet die Ästhetiken des Krautrock und des Punk der 1970er Jahre vorweg. Und insbesondere auch den musikalischen und lyrischen Stil jener Band, mit der wir das letzte Kapitel beschlossen haben, Trio. Wie die Texte von Trio waren auch jene der Monks teils in dadaistischer Manier auf wenige Sätze oder gar Lautmalereien reduziert. In dem Lied Higgledy-Piggledy hieß es lediglich Higgledy-Piggledy, Higgledy-Piggledy, Higgledy-Piggledy, Higgledy-Piggledy, Way Down to Heaven, yeah! Während in dem Stück Wie du, das Prinzip der Lautmalerei dazu benutzt wird, deutsche und englische Wörter miteinander zu vermischen. Hey, hey, what are you gonna say? You know, we are gonna make love today. Yay, yay, yay, yay. We do as we do. We do, we do, we do. Die Monks machten die Beatmusik zu einem avantgardistischen Erlebnis. The Earls, the Dukes, the Gentlemen, King George and his Butlers. Musik, die aus der Zukunft kommt. Die meisten Beatbands, die in der zweiten Hälfte der 60er Jahre entstanden, orientierten sich bis zur Imitation an ihren englischsprachigen Vorbildern. Manchmal imitierten sie aber auch die deutschen Imitationen. Nach The Lords gründeten sich Gruppen, die zum Beispiel The Earls hießen, aus dem saarländischen Niederwürzbach, The Dukes aus dem Siegerland, The Gentleman aus Gladbeck oder King George and his Butlers aus Wattenscheid. In der Imitation verbarg sich auch eine doppelte Entfremdung und der Keim eines neuen Umgangs mit der Sprache. Die Beatbands wollten nicht mehr auf Deutsch singen, weil sie die englischsprachige Popkultur cooler, glamouröser, zeitgemäßer und auch gefährlicher fanden. Sie sangen in einer fremden Sprache, weil die eigene ihnen nicht mehr geeignet erschien, um sich in zeitgemäßer Form darin auszudrücken. Darin zeigte sich erstmals die Entfremdung der deutschen Popmusik von der deutschen Sprache. Allerdings blieb den Sängern und Textern der Beatbands aufgrund mäßiger Englischkenntnisse teils auch die Fremdsprache fremd, so dass sie bei einem, wie es der Autor Frank A. Schneider in seinem Buch Deutschpop Hals Maul formuliert hat, fragwürdigen, unqualifizierten, illegitimen und emphatisch, meist mit dem Wörterbuch auf dem Schoß, konstruierten Fantasieenglisch landeten. Für Schneider trat damit in der deutschen Beatmusik der 60er in Erscheinung, was Popmusik und Popkultur prinzipiell von allen anderen Formen der Kultur unterscheidet, nämlich, dass sie sich nicht in eindeutigen Traditionslinien entwickelte, sondern immer aus Arten der Aneignung und Fehlanteignung entstand. In der Popmusik ist Imitation kein Fehler, sondern ein Stilmittel, weil es Original und Ursprung in ihr nicht mehr gibt. An deren Stelle ist die endlose Folge der Versionen, Interpretationen, Adaptionen und Verkörperungen getreten, schreibt Schneider. Ihre Roots sind eigentlich Luftwurzeln, die ihre Nahrung nicht mehr aus dem Boden ziehen müssen. In der englischsprachigen Beatmusik entstand also zum ersten Mal in Deutschland überhaupt so etwas wie eine eigenständige Popkultur, weil etwas Eigenes im Pop nur aus der Fehlaneignung von etwas Fremdem entstehen kann. Denn nur dann erlässt dieses neu entstandene Eigene sich dazu nutzen, die eigene Fremdheit innerhalb der restlichen Kultur auszudrücken. Darin und nicht in den rebellischen Gesten, den langen Haaren oder der gammlerartigen Gesamtinszenierung muss man den politisch subversiven Gehalt der Beatmusik in den 60er Jahren suchen. Sie präsentierte sich als Kultur ohne Ursprung. Sie kappte die Verbindungslinien zu allem, was man bis dahin deutsche Kultur genannt hatte. Aber nicht einfach, indem sie die deutsche Sprache durch die englische ersetzte, sondern indem sie sich als Kultur aus einem kommenden Zeitalter präsentierte, in dem es keine nationalen Kulturen mehr geben würde. Beatmusik war Musik, die aus der Zukunft kommt. Darum stieß sie bei all jenen auf Unverständnis, denen es in der Kultur vor allem ums Traditionelle und um Bewahrung ging. Diese Menschen fanden sich, wie wir in den folgenden Kapiteln sehen werden, nicht nur auf der rechten, sondern auch auf der linken Seite des politischen Spektrums. Sie hörten Schmalz und Rebellion, der deutsche Pop und seine Sprache. Ich verlasse das Kapitel The Monks, Beat als avantgardistisches Kunstprojekt. Das Buch Schmalz und Rebellion ist 2022 im Duden Verlag Berlin erschienen. Der Autor heißt Jens Balzer. Ihn an einem Tresen in der Kneipe um die Ecke und wir kamen so ins Reden. Ich schnorrte mir eine Zigarette und irgendwie blieb ich dann hängen. Ich war fasziniert wie ein Voyeur und Fred erzählt in voller Länge, was ihn so zerstört. Ja, die Geschichte war sehr traurig. Sie spielten dieses Lied, Geschichte wie sein Soundtrack. Ich wollte weiter, doch ich blieb. Und ich glaube, ich bleib für immer mit Fred in dieser Kneipe. Wir wollen beide nur das eine und weinen dann alleine. Und am Ende geht es immer in jedem Dorf weiter. keinen Bock auf andere Leute, auch wenn wir uns nie wiedersehen. Fred und ich werden grad Freunde. Er erzählt von Ex-Frau Sandra und dass er sie noch immer liebt, obwohl er sie vor Jahren verloren hat, wegen Pulver, Schnaps und Spielen. Ja, die Geschichte war sehr traurig. Sie spielten dieses Lied, so Freds Geschichte wie sein Soundtrack. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 294. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1923. Y con ayuda de Dios, ¡Los bravos hombres del pueblo! Franz Werfel, die arge Legende vom gerissenen Galgenstrick. Esteban Aimundo y Abreojos schien selbst zu ahnen, dass er irgendwelche geheimnisvolle Protektion genoss. Er war so gleichgültig und schlief so fest, dass man ihn zu seiner Hinrichtung kaum erwecken konnte. Selbst seine mausgrauen Augen hatten das gehetzte Hin- und Herwandern vergessen. Der Mond war untergegangen und einige Karbidlampen brannten stinkend und herzbeklemmend, als ihn die Wache der Tercios zu der Platane führte, die sein Galgen werden sollte. An den Gitterstäben der Zellen ringsum erschienen übergroße Augen, die wie Tierlichter funkelten. Diesmal hatte es den Anschein, als wolle alles nach Strich und Schnur vor sich gehen. Selbst der vorschriftsmäßige Geistliche war vorhanden, der diesem fühllosen Koloss von einem armen Sünder überflüssigerweise Mut zusprach. Abreojos rauchte trotz seiner Handschellen routiniert eine Zigarette nach der anderen, die er von Mehmet, seinem gemütlichen Henker, in den Mund gesteckt bekam. Zur selben Zeit wurden auf dem Friedhof von Malaga 70 Unschuldige von den Maschinengewehren umgelegt, ohne Urteil und ohne Zuspruch, wie tolle Hunde. Esteban Aimundo y Abreojos, der schon auf der Leiter stand, spuckte in weitem Bogen seinen letzten Zigarettenstummel aus, als ihm der Sergeant Mehmet die gut eingeölte Schlinge um den Hals legte. Der Verbrecher, er konnte die Hände nicht mehr heben, weil man sie ihm endlich auf den Rücken gebunden hatte, rief mit seiner knolligen Stimme laut und voll Begeisterung wie gestern: Arriba España! Dies war unzweifelhaft eine Zauber- und Beschwörungsformel, denn 5 Sekunden später lag er auf der Erde. Der Ast hatte standgehalten, der Strick war gerissen. Der Gewürgte hatte das Bewusstsein verloren. Vielleicht auch stellte er sich nur bewusstlos. Der Sergeant und seine Leute waren mehr als ratlos. Einen Roten hätten sie nach diesem Misserfolg mit Revolver und Dolchmesser unverzüglich erledigt. Hier aber lag kein einfacher Gesinnungsgegner, sondern ein rechtmäßiger Delinquent, ein ehrarisch eingeordneter Wirt mithin, für den man Rechenschaft abzulegen hatte. Man holte den Gefängnisarzt, der lächerlich genug eifrige Wiederbelebungsversuche an demjenigen anstellte, welcher jedem Tötungsversuch bisher solch hartnäckigen Widerstand geleistet hatte. Abriojos jedenfalls hütete sich davor, seine Besinnung allzu schnell wiederzubekommen. Steinerweichend röchelte er aus seinem eisernen Brustkasten. Dieses Röcheln und Stöhnen buhlte verschlagen um Zeit und Mitleid. Der unzugängliche Hingerichtete schlug erst die Augen auf, als die Herren Offiziere erschienen. Mehmet hatte nämlich eine Ordonnanz ins Grand Hotel gesandt, wo der Oberst Platzkommandant wohnte. Dieser war noch wach und trank mit einigen jüngeren Herren, unter denen sich auch zwei steifschneidige deutsche Flieger befanden, in der Bar des Hotels. Er trank diesmal nicht giftgrünes oder rubinrotes aus einem Strohhalm, sondern, um sich den Bedürfnissen seiner Bundesgenossen anzupassen, Whisky ohne Soda. Die Meldung, dass der Henkerstod an Esteban Aimundo y Abreojos wiederum zu Schanden geworden war, erregte Staunen, Bewunderung und zynische Heiterkeit. Die ganze Gesellschaft, ein Dutzend Herren etwa, folgte dem Oberst mit mehr oder minder festem Schritt ins Gefängnis. Abriojos lag sanft an die alte Platane gelehnt, die ihn mütterlich zu beschirmen schien. Das Kabittlicht zischte und stank. Im Dunkel lagen die nackten Mauern mit den viereckigen vergitterten Fensterchen. Die Mörderaugen begannen sofort wieder zwischen den Offizieren beobachtend hin und her zu wandern. Das bewährte »Spanien erwache« seufzte ihm schwer von den Lippen, als wolle er ihn trotz allem ermahnen, im Patriotismus nicht nachzulassen. »Spanien erwache!« Der Oberst trat näher und fixierte Abriojos mit ausgemergelter Aufmerksamkeit. »Du gottverdammter Affe«, sagte er ziemlich leise und monologisch, »warum machst du mir solche Schwierigkeiten? Warum willst du uns nicht sterben?« Esteban Aimundo und Abriojos aber hob die bereits entfesselten Hände zu den Herren Offizieren empor. Seine Stimme klang noch immer erstickt. Sie krächzte erstaunt, als müsste sie sich aus weiter Ferne herbemühen. »Sterben sehr gerne, aber sterben für die Señores. Arriba España!« Es lässt sich nicht leugnen, dass darauf eine gewisse Bewegung durch die Suite ging. Warum sollte dieser Mann sterben, der schon zwei Abenteuer mit dem Tod durch ein ausgesprochenes Wunder siegreich bestanden hatte, der sogar mit heilen Gliedern aus dem Massengrab aufgestanden war? Es wäre eigentlich schade, den Tod noch ein drittes Mal herauszufordern und die beiden kostbaren Siege damit in Frage zu stellen. Krieg ist Krieg, sterben soll der Feind, der rote Hund, der Volksverderber, der das Eigentum abschaffen und die besseren Leute, die Herren, vernichten will. Einzig und allein auf diesen weichmütigen, schlappen Feind, diesen winselnden Gleichmacher, der nichts vom gefährlichen Leben versteht, einzig auf ihn hat sich aller Hass zu konzentrieren. Der Mann ist ein Mörder, schön. Wer von uns, wie wir hier stehen, ist kein Mörder. Ohne Mord ist die alte Ordnung nicht wiederherzustellen. Bis zu diesem Grade gefährlicher Aufrichtigkeit verstiegen sich die Meinungen der angeheiterten und aufgelockerten Offiziere. Der Oberst starrte vor sich hin, rauchte seine Zigarette und sagte nichts. Seine Züge waren spöttisch, undurchdringlich. Da trat ein Hauptmann aus der Gruppe, dessen Brust bis an die Grenze des Möglichen mit Orden und Medaillen dekoriert war. Er trug über dem linken Auge eine Binde und den rechten Arm in einer Schlinge. Dieses imponierende Urbild kriegerischer Furchtbarkeit warf jetzt nachdrücklich die Zigarette fort, nahm mit gelassener Eleganz Stellung vor dem Kommandanten und ließ einen knarrenden Bass hören. »Mein Oberst, überlassen Sie mir gütigst diesen Mann!« Überrascht schaute der Kommandant den Kapitän San Rubio an. Dieser San Rubio von den Tercios war eine sehr große Nummer der nationalistischen Armee, ein tollköpfiger Held, in vielen Heeresberichten eigens erwähnt, ein besinnungsloser Mauernbrecher, den die Generale bei jeder Offensive und wichtigen Aktion einzusetzen pflegten. Die Sturmabteilung dieses wüsten Rufers im Streite bildete den Schrecken für Freund und Feind. Im Gegensatz zu diesem Mordskerl war der junge, schnittige Oberst mehr eine strategische und diplomatische Begabung. In den vordersten Gräben oder gar im Getümmel eines Nahkampfes fühlte er sich durchaus nicht beheimatet. Dergleichen Bluthandwerk gehörte ja schließlich auch nicht zu seinen Pflichten. Trotzdem erfüllte ihn, dem Helden gegenüber, eine leichte Unsicherheit. Er selbst empfand sie als die gutmütige Schwäche eines überlegenen Lehrers für einen nicht besonders intelligenten, aber dafür halsbrecherisch amüsanten Schüler. Kein Vorgesetzter wahrlich konnte diesem Helden eine Bitte abschlagen. Der Oberst lächelte fragend. »Was wollen Sie mit diesem gefährlichen Höhlenmenschen anfangen, lieber San Rubio?« Der Kapitän schien über diese unverständliche Frage des Kommandanten ziemlich erstaunt zu sein. »Aber mein Colonel«, brummt er nachsichtig, »das sind ja gerade die Typen, von denen ich nicht genug bekommen kann.« Ein Rest von staatsrechtlichem Formalismus zwang den Oberst zu einigen raschen Überlegungen. Zwei Lustmorde, drei Raubmorde, ein Todesurteil. Dieses Urteil aber hat das Standgericht einer bestrittenen, abgesetzten und daher unrechtmäßigen Regierung gefällt. Es ist demnach ganz und gar ungültig. Der Prozess Esteban Abreojos müsste neu anberaumt werden. Wir haben Besseres zu tun, als uns mit saftigen Kriminalprozessen zu vergnügen. Wenn man es aber recht besieht, so spielt dieser Menschenaffe dort, ehe er nicht von unserem eigenen Gericht schuldig gesprochen ist, bestenfalls die Rolle eines Beschuldigten, sofern die Anklage noch einmal erhoben wird, jedoch keineswegs die eines Schuldigen. Als Platzkommandant steht es mir zu, den Fall gewissermaßen in Verwahrung zu nehmen und später nach Abschluss der militärischen Operationen über seine weitere Behandlung oder Unterdrückung zu befinden. Dies der skurrile Gedankengang eines Mannes, der allnächtlich ohne irgendwelche Gedankengänge dieser Art seiner Hassreligion Hekatomben von Männern opferte, deren ganze Schuld in einer anderen Gesinnung bestand. Ehe aber der Oberst noch seine Entscheidung fällen konnte, geschah es, dass sich der dem Leben wieder geschenkte Unhold unter der Platane erhob. Es war mit ihm eine sonderbare Verwandlung vorgegangen, als hätte der defaitistische Tod in Verbindung mit Hauptmann San Rubios Verlangen, dem vom Galgen gestürzten, seine Ehre und Menschenwürde zurückerstattet. Die mausgrauen Augen unter den beiden tierhaften Stirnwülsten blieben stehen. Ein düsterer Stolz erfüllte sie. Der geduckte Buckel, in den der Stiernacken überging, war verschwunden. Die ganze Gestalt schien schmaler und aufrechter zu werden. Esteban Aimundo y Abreojos war auf einmal der echte Träger dieses hidalgohaften Namens. Durch die Macht einer unglaublichen Wiedervergegenwärtigung längst vergeudeter Qualitäten wurde aus diesem Berufsverbrecher der schlimmsten Sorte von einem Augenblick zum anderen ein finsterer Caballero. Er drückte seine abscheuliche Pranke, deren spatenförmige Finger merkwürdigerweise noch immer 3 bis 4 Eheringe trugen, gegen seinen gewaltigen Thorax und vollführte in die Richtung des Kommandanten eine tadellose Verbeugung, ein selbstbewusster Andalusier jeder Zoll. Er, von dem man bisher selbst während des Prozesses kaum ein Wort, sondern meist nur ein gleichgültig verächtliches Grunzen gehört hatte, bewies, dass er den Gorilla nur seines Äußeren wegen zu spielen pflegte, wenn es aber sein musste, eine wohlgesetzte kleine Rede jedoch mit gutem Anstand zu halten fähig war. »Señor Coronel«, sagte er weder frech noch demütig. »Erfüllen Sie mir bitte den Wunsch dieses hochgeborenen Herrn. Die siegreiche Armee wird es nicht zu bereuen haben. Man hat mich einiger dummer Zufälle wegen aufgegriffen, da ich gerade das Geld zu sammeln im Begriff war, um über die Linien der roten Mörder hinauszukommen und mich bei den tapferen Truppen der hohen Generalität zu melden. Das ist der ganze Grund der ungerechten Behandlung, die mir zuteil geworden ist. Gott selbst hat es nicht gewollt, dass ich dieser Ungerechtigkeit zum Opfer falle. Die edlen Seniores mögen das bedenken. Ich stamme aus einer alten, verehrungswürdigen Familie, die durch ein hartes Los heruntergekommen ist. Lassen Sie mich lieber für Spanien sterben, als für nichts und wieder nichts.« Es wurde totenstill nach dieser Ansprache, deren aus solchem ungefügten Munde sich niemand versehen hatte. Kein Mensch lachte. Der Oberst aber sah den Abreojos nicht an. Sein linker Mundwinkel verzog sich etwas nach oben, eine Miene verhätschelten Hochmuts und arroganter Unsicherheit. »Gut, also, San Rubio«, wandte er sich an den von Edelmut klappernden Kapitän, »aber nehmen Sie gefälligst zur Kenntnis, dass man Sie für jedes neue Verbrechen dieses bewundernswerten Abkömmlings einer verehrungswürdigen Familie zur Verantwortung ziehen wird.« Esteban Abreojos trat aber nach dieser Warnung schon freien Schrittes näher an die Herren Offiziere heran, klappte die Hacken zusammen und hob 2 Finger der rechten Pranke zum Eid. »Fürchten Sie nicht, Señores. Sie werden sich nicht zu beklagen haben. Ich schwöre es beim Blut unseres Erlösers.« Dieser tiefernste Schwur des mehrfach entkommenen Galgenvogels entbehrte der aufreizenden Komik nicht. Jetzt lachten die Offiziere, auch die Legionäre lachten. Hier und dort lachte es hohl hinter den unsichtbaren Gitterstäben. Esteban Aimundo y Abreojos aber war vor dem Henkertod gerettet. »Es ist anzunehmen, dass er den Schlachtentod nicht minder würde zu besiegen verstehen. Der Kapitän San Rubio übergab ihn dem Sergeanten Mehmet zur Betreuung und militärischen Ausbildung. Henker und Hingerichteter zechten den Rest der Nacht miteinander. Den gerissenen Galgenstrick verkauften sie in den nächsten Tagen dezimeterweise für teures Geld. Ein kleines Stück davon behielt aber jeder der beiden zurück. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 294. Eine Niemandslandproduktion, 2025. Ich verlas die Erzählung von Franz Werfel, die arge Legende vom gerissenen Galgenstrick. Erschienen in gesammelte Werke in Einzelbänden, Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1990. Ein paar Worte zum Schriftsteller Franz Werfel. Der war Erzähler, Lyriker und Dramatiker. Franz Werfel wurde 1890 in Prag geboren. Er war Sohn eines Kaufmanns. Er machte Bekanntschaft mit Brod und Kafka. 1911 veröffentlichte er Gedichte »Der Weltfreund«. Er war Lektor im Kurt-Wolff-Verlag. Er war Mitbegründer der expressionistischen Reihe »Der jüngste Tag«. Er beteiligte sich an den revolutionären Aktionen 1918 in Wien. Er unternahm auch viele Reisen in den 20er Jahren. 1938 flüchtete er nach dem Einmarsch der Deutschen aus Österreich und Frankreich. 1940 gelang ihm die Flucht über die Pyrenäen nach Spanien. Von da ging es weiter nach Portugal und in die USA. Franz Werfel feierte einen Welterfolg mit dem Roman »Das Lied von Bernadette«, der erschien 1941. Werfel starb 1945 in Beverly Hills. No pasarán. Pasaremos. Ja, schon wieder nichts, ne? Nagelsmann, ne? Ja, das war nichts. Zu pomadisch, zu langsam, keine Ideen. Ja, was darf denn heute sein? Ja, ich nehme den Extrembürger heute, dreifach, ne? Ordentlich Schinken, Zwiebeln. Ja, ich schließe mich dem an. Ich nehme den auch. Und zu trinken? Was darf ich Ihnen geben? Helles, ne? Ja, zwei helle. So, und jetzt schlechte Laune vertreiben, ne? Prost. Ja, Prost, verdammt nochmal. Ist doch nur Fußball, ist doch nicht so schlimm. Ach, halt die Schnauze, Mann. Ja, würde ich aber auch sagen. Sprechen wir jetzt lieber über Politik. Bin alt und siech genug dazu. Sie mögen mich betrunken schelten, mir recht, sie lassen mich in Ruhe. Die werfen mir noch einen Groschen, die wenden ab ihr Angesicht. Ja, eilt nur, eilt zu euren Festen, zum Sterben brauch ich euch noch nicht. Vor Alter muss ich also sterben und stirbt vor Hunger nicht, zumal ich hoff in meinen alten Tagen zuletzt noch auf ein Hospital. So viel des Elends gibt's im Volke, man kommt auch nirgends mehr hinein. Die Straße war ja meine Wiege, sie mag mein Sterbebett auch sein. Lehrt mich ein Handwerk, gebt mir Arbeit, mein Brot verdienen will ich ja. Ey, betteln hieß es, Arbeit, Arbeit, die ist für alle Welt nicht da. Arbeiter schrien mich an, die schmausten und warfen mir die Knochen zu. Ich will den Reichen ja nicht fluchen, ich fand in ihren Scheunen Ruh. Ich hätte freilich stehlen können, mir schien zu betteln minder hart. Ich habe höchstens mir am Wege ein paar Kartoffeln ausgescharrt. Und immer allerorten steckte die Polizei mich dennoch ein. Mir raubend meine einst Gehabe, du Gottes Sonne bist ja mein. Was kümmert mich Gesetz und Ordnung, Gewerb und bürgerliches Band? Was euer König, eure Kammern sagt, hab ich denn ein Vaterland? Und dennoch als in euren Mauern der fremde Herr zu sein gemeint, der Fremde, der mich reichlich speiste, ich Narr, wie hab ich da gemeint? Ihr hättet mich erdrücken sollen, wie ich das Licht der Welt erblickt. Ihr hättet mich erziehen sollen, wie sich's für einen Menschen schickt. Ich wäre nie der Wurm geworden, den ihr euch abzuwehren sucht. ich hätte euch brüderlich geholfen und euch im Tode nicht verflucht. Ich wäre nie der Wurm geworden, den ihr euch abzuwehren sucht. Ich hätte euch brüderlich geholfen und euch im Tode nicht verflucht. Die Katastrophen und vermischten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir mit einer Meldung zum Thema Krieg. Genozid in Gaza heißt die Überschrift, Deutschland schlachtet mit. Ein Artikel in der Jungen Welt vom heutigen 4.6. Da heißt es, 500 Millionen Euro Rüstung gen Israel, Mehrheit für Stopp, Union dagegen. Ein Artikel von Frau Niki Uhlmann. Aller Krokodils, Tränen und Bauchschmerzen sowie Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs zum Trotz kommt die BRD ihrer qua Staatsräson angeordneten vermeintlichen historischen Verantwortung nach. Mit Rüstungsexporten im Wert von fast 500 Millionen Euro hat Deutschland Israels Genozid an den Palästinensern im Gazastreifen bislang munitioniert. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium BMWI auf einer Anfrage der Fraktion Die Linke im Bundestag am Dienstag mit. Über Genehmigungen für Rüstungsexporte entscheide die Bundesregierung stets nach sorgfältiger Prüfung unter Einbeziehung außen- und sicherheitspolitischer Erwägungen, heißt es da. Das außenpolitische Interesse der BRD macht vor dem internationalen Recht folglich keinen Halt. So viel zur Verantwortung. Behutsamer geht die Bundesregierung mit ihren und israelischen Staatsgeheimnissen um. Welche Güter, mit welchem Zweck, in welchem Umfang geliefert wurden, wollte sie aus Gründen des Staatswohls nicht genau aufschlüsseln. Nicole Gohlke, die Anfrage für Die Linke mit eingereicht hatte, kommentierte die Antwort gleichtags auf der Social-Media-Plattform Blue Sky. Zitat, die Union erteilt Rüstungsexportbeschränkungen nach Israel eine Absage, obwohl niemand, offenbar nicht mal mehr sie selbst, mehr bezweifelt, dass die israelische Armee in Gaza gegen humanitäres Völkerrecht verstößt. Eins sei die BRD einer restriktiven Rüstungsexportpolitik verschrieben gewesen. Übrig geblieben ist davon im zeitengewendeten Deutschland nur die Lüge, dass man sich weltweit für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einsetze, wie das BMWI abermals behauptet. Der linken Verteidigungspolitiker Ulrich Toden forderte eine sofortige Einstellung aller Waffenlieferungen gen Israel. Mit 58% ist derweil eine Mehrheit der Bundesbürger laut einem Auftrag von AWAZ durch INSA erstellten Umfrage dafür, dass Deutschland seine Waffenlieferungen an Israel angesichts des Abschlachtens in Gaza aussetzt. Davon wollen CDU und CSU aber nichts wissen. Die Staatsräson gegenüber Israel ist unser Maßstab, billigte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU den tobenden Genozid. Es seien nicht mal Sanktionen geplant, stellte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hofmann klar. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Viel Geld für wenig UN-Posten. Die BRD zahlt Frau Baerbock ein Grundgehalt, Achtung, von 13.000 Euro. Berlin. Die frühere Außenministerin Annalena Baerbock, Bündnis 90 Die Grünen, erhält für ihre Arbeit als neue Präsidentin der UN-Generalversammlung in New York eine Bezahlung nach der Besoldungsgruppe B9. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es am Dienstag, es sei übliche Praxis, dass das Herkunftsland für die Vergütung aufkomme. Man habe daher mit Billigung des Kabinetts einen Dienstvertrag mit Baerbock geschlossen. Die Besoldungsgruppe B9 entspricht ohne Zuschläge einem zu versteuernden Grundgehalt von gut 13.000 Euro im Monat. Für den Vertrag mit Baerbock, etwa bei Gehalt oder Wohnung, gelten die Vorschriften für ins Ausland entsandte Beschäftigte des Auswärtigen Amts. Baerbocks Vergütung entspreche jener einer Leiterin oder eines Leiters einer großen Auslandsvertretung, hieß es aus dem Außenministerium. Baerbock war, abweichend vom üblichen Verfahren, Achtung, per geheimer Wahl statt per Akklamation, zur nächsten Präsidentin der UN-Generalversammlung gewählt worden. Sie erhielt bei der durch die Russische Föderation erwirkte Abstimmung 167 Stimmen. 14 UN-Mitgliedstaaten enthielten sich. 7 weitere sprachen sich in New York für die ursprüngliche deutsche Kandidatin Helga Schmidt aus. Die Amtseinführung ist am 9. September, kurz vor der Generaldebatte der UN-Vollversammlung. And I'm here now from Germany in New York to present myself as the candidate of my country and the Western European group and others as a candidate of the General Assembly. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Thema Friedensbewegung in Deutschland. Wir wollen weder sterben noch andere töten müssen. Hessen. Kriegsgegner protestieren gegen Auftritt der Bundeswehr auf Hessentag. Ein Gespräch mit Luisa Reckert und Monika Boots. Das führte Frau Niki Uhlmann am heutigen 4. Juni in der Jungen Welt. Monika Boots vertritt die Wettauerer Aktion Frieden. Luisa Reckert, die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, SDAJ, im Aktionsbündnis Friedlicher Hessentag. Frage: Aus dem diesjährigen Hessentag soll wieder Kriegsgerät als Abenteuerspielplatz arrangiert werden. Wie schaut das dann aus? Luisa Reckert sagt, da sind Panzer und Jagdflieger ausgestellt, auf die Kinder raufklettern können. Dabei werden sie oder ihre Eltern von Bundeswehrsoldaten in Gespräche verwickelt. Was für ein toller Arbeitgeber die Bundeswehr sei. Ganze Schulklassen besuchen gemeinsam den Hessentag, der im Grunde ein Volksfest ist. Dort treten bekannte Künstler auf, zum Beispiel Ski Agu oder Nina Chuba, die junge Menschen anziehen. Das nutzt die Bundeswehr aus und wirbt junge Menschen an. Eine Normalisierung der Bundeswehr. Monika Boots, ich zitiere einfach mal von der Bundeswehrseite zum Hessentag. Da heißt es: Tauche ein in eine Welt voller Action und Abenteuer, während du die hessischen Truppenteile der Bundeswehr hautnah erlebst. Das richtet sich an Schüler ab der 8. Klasse. Dafür werden Briefe an alle entsprechenden Schulen verschickt. Weiter heißt es: Lerne mehr über die vielseitigen Aufgaben und Einsatzbereiche unserer Streitkräfte. Es wird so getan, als sei Soldat ein ganz toller Beruf. Was stört das Aktionsbündnis Friedlicher Hessentag daran? Antwort: Die Militarisierung des Hessentags reiht sich in die aktuelle Entwicklung ein. Bundeswehrwerbung, Jugendoffiziere an Schulen, neue Wehrpflicht und so weiter. Wir kritisieren, dass hierzulande für Krieg mobilisiert wird, dass die Bundeswehr erweitert wird zur größten Armee Europas, in der künftig junge Menschen als Kanonenfutter verheizt werden. Wir wollen in einer friedlichen Gesellschaft leben, weder sterben noch andere Menschen töten müssen. Deshalb setzen wir auf dem Hessentag ein Zeichen, dass die Bundeswehr kein normaler Arbeitgeber ist und keine Zukunftsperspektiven bietet. Unser Grundkonsens ist, dass wir mit Werbung für die Bundeswehr und der Rekrutierung Jugendlicher, selbst Minderjähriger, nicht einverstanden sind, zumal die Bundesrepublik das UN-Abkommen gegen Kindersoldaten unterzeichnet hat. Welche Rolle spielt dabei die hessische Landesverfassung? Antwort: Eine große. Sie regelt in § 69, dass Kriege geächtet sind und erklärt Völkerverständigung sowie Kriegsverhinderung als Ziele. Das ist aber sehr weit entfernt von der realen Politik des Hessischen Landtags. Deswegen fordern wir, diesen Paragraphen zu berücksichtigen und die Bundeswehr vom Hessentag wegzuhalten. Außerdem, an Schulen müsste mindestens der Beutelsbacher Konsens eingehalten werden. Aber dort gibt es oft kein Gegenangebot zur Militarisierung. Selbst Unterrichtsmaterialien stellen die Bundeswehr oder die Rüstungsindustrie bereit. Auf Jobmessen zeigt die Bundeswehr auch immer mehr Präsenz und macht sich die Perspektivlosigkeit vieler Jugendlicher zunutze. Wie genau werden Sie gegen den militarisierten Hessentag protestieren? Antwort: Es ist fast unmöglich, auf dem Hessentag selbst präsent zu sein, weil die Stände lang im Voraus vergeben werden. Darum legen wir den Fokus auf Samstag, den 14. Juni, an dem eine Demonstration und einige Kundgebungen stattfinden werden. Viele Organisationen werden Kurzbeiträge halten, auch darüber, dass die Bundesrepublik bereits an Kriegen beteiligt ist, dass Krieg das Klima zerstört, dass Militarisierung Verarmung bedeutet und die Rechtsentwicklung beschleunigt. Zudem werden viele friedenspolitisch engagierte Künstler auftreten. Sicherlich wird es auch kleinere Aktionen bei der Bundeswehrausstellung auf dem Hessentag geben. Wir rechnen mit rund 400 Teilnehmern. Seit April organisieren wir in Bad Vilbel Infostände. Es gibt viele, die das ganz unmöglich finden. Es gibt aber auch etliche Stimmen, die gut finden, dass Kinder an den Krieg gewöhnt werden. In beiden Fällen haben sich gute Gespräche entwickelt. Und nach dem Hessentag, Antwort, müssen wir relativ schnell den nächsten friedlichen Hessentag vorbereiten. Das ist der Fokus unseres Bündnisses. Eine Nachricht von der Ostfront. Krim. Die Ukraine hat einen Angriff auf die Kertschbrücke, die das russische Festland und die Halbinsel Krim verbindet, für sich reklamiert. Der ukrainische Geheimdienst SBU teilte am Dienstag mit, die Brücke ein drittes Mal jetzt unter Wasser angegriffen zu haben. Der SBU veröffentlichte Aufnahmen, die eine Explosion und umherfliegende Trümmer zeigen. Wie russische Medien berichteten, war die Brücke kurzzeitig für den Verkehr gesperrt. Am Nachmittag schien sie wieder normal in Betrieb zu sein. Sie bildet eine der wichtigsten Versorgungsrouten für die russische Armee in der Ukraine. Es gab viel Jubel bei der Bild-Zeitung und beim Spiegel. Deutsche Bundeswehroberst Roderich Stahlgewitter, Kiesewetter, hat gemeint, Russland muss lernen zu verlieren. Ja, das hat mein Opa auch gesagt. Mein Opa war auch immer dafür, dass die Ukraine in die EU kommt. EU hieß damals Deutsches Reich und es gab keine Beitrittskriterien. Eine Nachricht aus dem freiesten Land der Welt, Deutschland. Linken Politikerin des Saals verwiesen, Besucherin wurde abgeführt. Die linken Politikerin Kansin Köktürk wird von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner aufgefordert, die Sitzung zu verlassen, weil sie in der Debatte ein Palästina-Oberteil trägt. Das ist ein schwarz-graues T-Shirt, da steht einfach nur Palestine drauf. Palästina auf Englisch geschrieben. Im Bundestag ist es also am Mittwoch zu Zwischenfällen gekommen. Dabei wurde unter anderem die linken Abgeordnete Kansin Köktürk von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU des Saales verwiesen. Hintergrund war ein schwarzes Oberteil mit dem englischen Schriftzug Palestine, Deutsch-Palästina, das Köktürk während einer laufenden Debatte trug, ein Verstoß gegen die Kleiderordnung des Hauses. Letztes Mal hatten wir schon über die Baskenmütze eines anderen Abgeordneten berichtet. Klöckner erklärt dazu, es sei eine klare Regel, dass politische Botschaften auf Kleidung im Plenarsaal nicht erlaubt seien. Zuvor habe man Köktürk bereits nicht öffentlich gebeten, den Pullover zu wechseln. Dieser Forderung kam sie allerdings nicht nach, woraufhin sie aufgefordert wurde, die Sitzung zu verlassen. Köktürk schulterte ihre rote Handtasche und verließ den Saal offenbar verärgert. Auf einen Zwischenruf reagierte sie mit einer abfälligen Geste. Anschließend wurden noch weitere Bundestagsabgeordnete zur Ordnung gerufen. Köktürk ist eine deutsche Politikerin der Linken und seit Frühjahr dieses Jahres Mitglied des Bundestages. Sie wuchs als Tochter türkischer Eltern auf und studierte soziale Arbeit. Beruflich war sie zuvor als Sozialarbeiterin tätig und leitete unter anderem eine Notunterkunft für Geflüchtete, Obdachlose und Suchtkranke. Außerdem kam es zu einem weiteren Eklat, als eine Frau von der Besuchertribüne abgeführt wurde. Nach Informationen der Berliner Zeitung soll es während einer Rede von Außenminister Johann Wadephul zu Geschrei von den Rängen gekommen sein. Es ertönten Free Palestine-Rufe. Wenig später wurde eine dunkelhaarige Frau mit Locken von der Tribüne entfernt. Es geht um deutsche Waffenhilfe für Israel. Der CDU-Politiker sagte heute Israel, unmittelbar vor einem Besuch seines israelischen Kollegen Gideon Saar in Berlin, weitere Waffenhilfe zu. Deutschland wird weiterhin den Staat Israel unterstützen, auch mit Waffenlieferungen, so Wadephul bei der Befragung der Bundesregierung im Bundestag. Solche Hilfe sei notwendig angesichts des Terrors der islamistischen Hamas. wie auch der Angriffe der pro-iranischen Hutu-Miliz aus dem Jemen oder der Hisbollah-Miliz aus dem Libanon. Ja, und dann gibt's natürlich viel, viel mehr Geld für die Abgeordneten. Zum 1. Juli sollen die Diäten im Bundestag um 606 Euro pro Monat steigen. Protest kommt aus der Opposition. Die Erhöhung sei ungerecht und gehe auch an der Lebensrealität der Leute vorbei, hatte linke Fraktionsgeschäftsführer Christian Görke bereits am Montag argumentiert. Neben der Linken wendete sich auch die AfD gegen den von Union und SPD geplanten Antrag, der voraussichtlich an diesem Donnerstag auf der Tagesordnung des Plenums steht. Niemands Land ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. Casamet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemands Land. Thema Messer in Deutschland oder Messer Deutschland oder Messertäter. Die AfD wollte zu 1197 deutschen Tatverdächtigen die Vornamen wissen. Der Senat verweigerte die Herausgabe unter Hinweis auf deren Persönlichkeitsrechte. Worum geht's? Der Berliner Senat muss die Vornamen von Messertätern herausgeben. Das hat nun der Berliner Verfassungsgerichtshof entschieden. Der entsprechende Beschluss liegt der Berliner Zeitung vor. Er folgte damit einem Antrag des AfD-Abgeordneten Mark Wallender. Dieser hatte im Mai 2024 eine entsprechende parlamentarische Anfrage gestellt. Zu 1197 Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im Jahr 2023 ermittelt wurden, wollte er die 20 häufigsten Vornamen wissen. Der Senat sollte sie detailliert aufschlüsseln. Doch die Senatsverwaltung für Inneres lehnte eine Auskunft ab, aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Tatverdächtigen. Diese können dann identifiziert sein. Verstärkt werde diese Gefahr durch Hilfsmittel wie Internetsuchmaschinen und künstliche Intelligenz, die die mosaikartige Zusammensetzung von Informationsbruchstücken unterschiedlicher Herkunft zu einem Gesamtbild ermöglichten. In dem Organstreitverfahren rügte Wallender eine Verletzung seines Fragerechts. Es bestehe ein Bedürfnis zu wissen, ob ein bestimmter, möglicherweise abgegrenzter Personenkreis häufiger als andere an Ereignissen um Messerdelikte beteiligt sei, welche Ursachen dies habe und wie dem entgegengewirkt werden könne. Naja, viele werden es schon gemerkt haben. Es geht darum, ob die deutschen Täter Mehmet, Ali oder Mohammed heißen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass der in der Vergangenheit gesondert vermerkte Migrationshintergrund deutscher Tatverdächtiger seit 2022 nicht mehr erfasst werde. Einzig verbliebene statistische Daten seien die Vornamen der Tatverdächtigen, die als Indikator für deren soziokulturelle Herkunft dienen könnten. Die Innenverwaltung befürchtet hingegen auch die soziale Stigmatisierung der Trägerinnen und Träger der betroffenen Vornamen. Das könnte zur Entstehung sogenannter Sozialrankings führen. So heißt es offiziell. Man will die Menschen schützen. Man will die Menschen natürlich wie immer vor einer bösen Wahrheit schützen. Sie hält es auch für zweifelhaft, dass die Mitteilung der konkreten Vornamen einer gesellschaftlichen Debatte über soziokulturelle Hintergründe von Tatverdächtigen dienlich sein könnte. Die bloße Nennung von Vornamen lasse offenkundig keine verwertbaren, statistisch relevanten Erkenntnisse zu den soziokulturellen Hintergründen ihrer Träger zu, sondern leiste vielmehr Fehlinterpretationen geradezu Vorschub. Berlin, im Land der grenzenlosen Waffenhilfen, gibt es natürlich Einschränkungen in der Kulturpolitik. Berlin, ein breites Bündnis aus Künstlern, Gruppen, Institutionen und Netzwerken, appelliert seit Dienstag mit der Petition Zusammen für die Kultur, Kultur für die Gemeinschaft an den Berliner Senat, die kulturelle Vielfalt der Stadt zu sichern und finanziell zu stärken. In 10 zentralen Forderungen werden faire Bezahlung, transparente und auskömmliche Förderstrukturen sowie Planungssicherheit gefordert. In der Hauptstadt ist die Kultur- und Kreativwirtschaft mit mehr als 250.000 Beschäftigten ein zentraler Wirtschaftsfaktor und von drastischen Kürzungen bedroht. Und die letzte Meldung zum mutmaßlichen Wahlbetrug am Bündnis Sarah Wagenknecht gibt es ein Urteil aus Karlsruhe. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, ist vor dem Bundesverfassungsgericht mit 2 Organklagen zum Bundestagswahlrecht gescheitert. Die Partei habe nicht ausreichend begründet, inwiefern ihr Recht auf Chancengleichheit verletzt worden sein soll. begründete das Bundesverfassungsgericht am Dienstag seine Einordnung der beiden Klagen als unzulässig. Das BSW war überzeugt, dass die Stimmen angesichts seines knappen Unterschreitens der 5%-Hürde und von geltend gemachten Zweifeln am Wahlergebnis neu ausgezählt werden müssten, dass auf den Stimmzetteln außerdem die Reihenfolge der Parteien falsch gewesen sei. Ja, Elch, Sarah Wagenknecht, du kommst einfach nicht in den Bundestag. Du wirst uns diese schöne Regierung nicht noch auseinanderhauen im letzten Moment. Jo. Über Frieden zu sprechen bedeutet also stets über den Verlust von Frieden zu sprechen, also über Krieg. Das sollte eigentlich einfach sein, denn gehört nicht die Abscheu vor dem Krieg zum Teil als Teil unserer Humanität? Erasmus von Rotterdam bemerkte schon 1515, vom größten Teil des Volkes wird der Krieg verflucht. Einige wenige nur, deren gottloses Glück vom allgemeinen Unglück abhängt, wünschen den Krieg. Warum aber schaffen es dann immer wieder, die nur wenigen, so großes Unheil über ein ganzes Volk zu bringen? Das ist das dunkle Geheimnis des Krieges, das schon Erasmus bedrängte. Es ist jetzt schon wieder so weit gekommen, dass man den Krieg allgemein für eine annehmbare Sache hält und sich wundert, dass es Menschen gibt, denen er nicht gefällt. Es ist jetzt schon so weit gekommen, dass die größten Kriegshetzer medial gefeiert und sogar ganz Orwellsch mit Friedenspreisen ausgezeichnet werden. Bereits das Wort Frieden ist in weiten Teilen der politischen und intellektuellen Klasse zum Gegenstand von Diffamierung und Ächtung geworden. Nun haben sich die Dinge so entwickelt, dass man dem Frieden einen Grabstein setzen muss. Wie konnte es dazu kommen? Wie konnte es dazu kommen, dass wir trotz aller gewaltigen Zerstörungsspuren des Krieges und trotz der tiefen Einsichten, die seit Erasmus in die Ursachen von Krieg gewonnen werden konnten, in die gegenwärtige höchst bedrohliche Situation eines dritten und vermutlich letzten Weltkriegs gekommen sind? Fetten Hände behaglich verschränkt, vornüber der bauchigen Weste. Steht einer am Lager und lächelt und denkt, es ist Krieg, das ist doch das Beste. Das Leder geräumt und der Friede ist weit, jetzt mach ich in anderen Chosen. Noch ist die blühende, die goldene Zeit, noch sind die Tage der Rosen. Franz von der Vaterlandspartei klatscht Bravo zu donnernden Reden. Ein ganzer Held, stets ist er dabei, wenn sich Sprecher im Saale befehlen. Die Bezüge vom Staat, die Nahrung, alright, lass stürmen, donnern und tosen. Noch ist die blühende, die goldene Zeit, noch sind die Tage der Rosen. Noch ist die blühende, die goldene Zeit, noch sind die Tage der Rosen. Tage der Rosen, regiert es sich je, so leicht und bequem nur wie heute. Wir haben das Pre und das Portemonnaie und beherrschen Que le jodan al internet, a la televisión. Lo que va a prevalecer es la radio. El único medio de comunicación revolucionario que va a quedar en el futuro. ¡Viva la patria, chicos! ¡Viva Contrabanda! ¡Viva la radio! ¡Viva Niemandsland! Niemandsland. Die Barcelona Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 2. bis zum 16. Juni 2025. Beginnen wir mit dem Thema Schleier- bzw. Kopftuchverbot an katalanischen Schulen. Das soll es nämlich nicht geben, wie die Puigdemont-Partei Junts gefordert hatte. Diese Partei wollte ein Kopftuchverbot. Die islamischen Verhüllungsformen wie Kopftuch, Schleier dürfen in Schulen und Institutionen in Katalonien weiterhin benutzt werden. Dies ist das Resultat einer Abstimmung im katalanischen Parlament, wo die rechtsradikale Partei Alianza per Catalunya einen entsprechenden Verbotsantrag eingebracht hatte. Nur PP und Vox hatten zusammen mit den katalanistischen Rechtsradikalen für das Verbot gestimmt, was nicht reichte. Barcelona, Eventhauptstadt. Das Festgelände am Forum von Barcelona ist ein von Eventfirmen aus dem In- und Ausland begehrter Ort. Dies wegen seiner privilegierten Lage in Strandnähe, seiner guten Verkehrsanbindung und nicht zuletzt seines enormen Fassungsvermögens von 30.000 Menschen. Bis zu 9 Makro-Events pro Jahr mit der expliziten Erlaubnis, auch nach 23 Uhr noch ordentlich Lärm machen zu dürfen, konkurrieren im Moment mehrere Firmen, um einen der begehrten Termine zu bekommen. Etwa Mermaid Town Productions SL, Hauptorganisator des Primavera Sound Festivals. Ferner sind da die Firmen Antopac SA, The Project Music Company und verschiedene andere mehr im Rennen. Für die Anwohner wird es dann natürlich sehr laut. Thema Strände sterben in und um die Stadt Barcelona herum. Der im Moment am stärksten vom Strändesterben betroffene Ort im Großraum Barcelona ist Montgat mit seinen immer schmäler werdenden Stränden. Die einst üppigen Sandstrände Cantamó, Montsolís und Toldes sind aus dem Stadtküstengebiet verschwunden. Seit der Pandemie verliert das Rathaus in Montgat ca. 1 Million Euro Einnahmen nur für Parkplätze wegen des Ausbleibens der Touristen bzw. Strandbesucher. Andere Strände von Montgat sind bereits zu 70% verschwunden, wie Les Barques. Das Rathaus bezeichnet die Situation als verzweifelt. Das Ministerium der Transición Ecológica, also der ökologischen Transition oder des ökologischen Umbaus, hat einen Plan auf den Tisch gelegt, um sogenannte Espigones unter der Wasseroberfläche zu installieren. Das sind eine Art Wellenbrecher aus Steinen bzw. Beton, um das Verschwinden des Sandes zu verhindern. Doch ist diese Maßnahme noch nicht ausgereift und von weiteren Analysen abhängig. Die AMB-Gesellschaft, die Área Metropolitana de Barcelona, ist die Körperschaft, die für die Strände der Region zuständig ist. Sie hatte im Februar eine Studie veröffentlicht, die den Einfluss der Klimakrise auf die Strände von Barcelona untersucht hat. Die dort festgestellten Sachverhalte geben zu Pessimismus Anlass. Zitat: Der Meerespegel im urbanen Küstenbereich steigt kontinuierlich und die Wellen werden immer höher, heißt es dort in dem Bericht. Seit 2003 steigt der Meeresspiegel um 5,6 mm jährlich. In den vergangenen 25 Jahren sind das immerhin 14 cm. Das klingt wenig, ist aber sehr viel. Der AMB-Bericht geht davon aus, dass zur Wiederherstellung der Strände von Montgat allein 391.383 Kubikmeter Sand nötig seien. Ein Olympiaschwimmbecken fasst zum Beispiel 2.500 Kubikmeter. Auch das Absaugen und Hochpumpen des verlorenen Sandes vom Meeresboden erweist sich immer schwieriger und teurer, denn die Strömungen ziehen den Sand immer weiter raus, immer weiter von der Küste fort und in vielen Fällen, wie jetzt in Mongat, ins Hafenbecken hinein. Thema Pederastenskandal im Departamento de Derechos Sociales. Das katalanische System der Betreuung von Minderjährigen und Kindern hat mittlerweile derart viele Probleme angehäuft, dass die Regierung Salvador Illa sich gezwungen sieht, das Gesamtkonzept von Grund auf zu erneuern. Das heißt, die alte bisher wirksame Institution DGAIA, Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, aufzulösen und neu zu gründen. Und auch einen neuen Namen dafür zu finden. Das System hatte jahrelangen Missbrauch von organisierten Päderastenbanden ermöglicht. Im letzten Niemandsland hatten wir über den Fall einer 12-Jährigen in einer DGAIA-Einrichtung berichtet, die jahrelang von offiziell autorisierten sogenannten Betreuern vergewaltigt und zur Prostitution vermietet worden war. Den Päderasten war es gelungen, in dem auf Subunternehmen beruhenden System einzudringen und es umzufunktionieren. Dabei krankt das System der DGAIA seit Jahren an mangelnder Transparenz im Bereich der Subunternehmensverträge, dem sogenannten Outsourcing. Der Rechnungshof hatte schon lange darauf hingewiesen, dass es hier zu großen Regelverstößen komme. Die Sindicatura de Cuentas, das ist der Rechnungshof. Auch das Antibetrugsbüro, die Oficina Antifraude, untersucht seit langem Veruntreuungsfälle von Geldern der DGAIA. Bisher aufgedeckte Fälle im System betreffen viele Bereiche, etwa die mangelnden Inspektionen, die Inkompetenz der von Subunternehmen angestellten Billigkräfte, die zunehmenden Fälle von Gewalt und Aggressionen in den Einrichtungen. Das Outsourcing hat zu einer starken Prekarisierung der Arbeitsbedingungen in den Zentren geführt, die ein wirkliches Arbeiten, Erziehen und Betreuen der ca. 20.000 Jugendlichen aus aller Welt, viele aus dem arabischen und afrikanischen Raum und Kindern in vielen Fällen unmöglich macht. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Wohnhölle Barcelona. Bürgermeister Jaume Collboni von der PSC, den katalanischen Sozialisten, kündigte am Wochenende eine sogenannte zweite Welle an Maßnahmen zum Bau neuer Sozialwohnungen an. Mehr Wohnungen für Leute von hier, kündigte Collboni vollmundig an. Wohlwissend, wie kompliziert die Situation für die Bevölkerung ist und wie mächtig Bau-, Immobilien- und Hotellobbys in der Stadt sind. Man hat dabei auch den Eindruck, dass Collboni und seine Leute sich schon im Wahlkampfmodus befinden. Zur Halbzeit seiner Amtszeit hat seine Partei die Parole ausgegeben, 2 Jahre Bürgermeister Collboni, Hacemos Barcelona, Fem Barcelona, wir machen Barcelona. Schönes Produktmarketing, doch wohlklingend, wenn man draufklopft und die Realität betrachtet. Etwa im Distrikt 22 Aroba, wo es überproportional viele Büroräume und Bürohäuser gibt, aber kaum bezahlbaren Wohnraum. Er sei bereit, gegen den Exodus der jungen Menschen aus der Stadt zu kämpfen, die wegen fehlendem Wohnraum gehen müssen. 70% Mietpreissteigerung in wenigen Jahren, das sei unhaltbar. Man habe schon einiges in die Wege geleitet. Zum Beispiel Mietpreisbremsen in Wohnraumspannungsgebieten etwa. Er werde noch in seiner Amtszeit 3.000 Wohnungen an hiesige Mieter vergeben. 5.000 neue Wohnungen würden bereits am Stadtrand gebaut. Auch leerstehenden Wohnraum im Besitz von Banken und Investmentsfonds würden herangezogen. Auch sei, so Collboni weiter, die Stadt während seiner 2 Jahre Amtszeit spürbar sauberer und sicherer geworden. Der Mann vergisst dabei aber zu erwähnen, dass dies ein großes Verdienst seiner Amtsvorgängerin Ada Colau ist, deren langfristig angelegte Politik jetzt ihre Früchte trägt, die Collboni so fein genießt bzw. erntet. Pederastenskandal im DGAIA 2. Nun drängen die verantwortlichen Behörden auf schnelle Lösungen bei der Jugendbetreuung nach dem Skandal um das Pederastennetzwerk in Barcelona. Plötzlich verspricht man 300 neue Betreuerstellen, eine Umbenennung der Behörde, eine Neuverteilung der Kompetenzen unter den verschiedenen Stellen sowie schärfere Inspektionen bzw. Kontrollen der Subunternehmen, die auf der Basis von Kostenminimierung arbeiten und bei denen pädagogische oder edukative Maßnahmen und Aspekte ihrer Arbeit oft an allerletzter Stelle stehen. Barcelona 2. Am vergangenen Montag und Dienstag, dem 27. Mai, weilte eine Kommission des Europaparlaments in der Stadt, um die Wohnraumkrise in Barcelona vor Ort zu untersuchen. Geführt wurde die EU-Kommission von der italienischen Sozialistin, der Abgeordneten Irene Tinagli. Es geht darum, die spanische Mietgesetzgebung zu beurteilen, die offenbar den Schutz der Mieter grob vernachlässigt. Die Kommission äußerte, dass der spanische Mieterschutz nicht funktioniere und der Zugang zu Mietwohnraum mit der aktuellen Gesetzgebung immer schwieriger wird. Thema grüne Stadt Barcelona. 4,7 Millionen Euro sollen jetzt investiert werden, um die urbane Landschaft in und um den Ciudadela Park herum zu begrünen und zu einer großen Freizeitzone umzugestalten. Für die kommenden Jahre ist geplant, mit dem Park als Achse verschiedene Projekte zu verwirklichen, zum Beispiel über Biodiversität. Es soll ein Gebäudekomplex des CSIC, also des obersten wissenschaftlichen Forschungsrates, Consejo de Investigación Científico Superior, am ehemaligen Fischmarkt für 104 Millionen Euro entstehen. 45.000 Quadratmeter Fläche sollen der Forschung dienen. Das Rathaus sieht weiterhin vor, die umliegenden Straßen des Ciudadela Parks, den Passeig de Pujadas, den Paseo Picasso, vollkommen umzugestalten, wobei das Gelände des ehemaligen Amtsgerichts Barcelonas mit einbezogen wird. Verkehrsberuhigung wird es auch auf der Calle Pujadas und der Circunvallación geben. Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Fußballkatzenjammer in der Hauptstadt. In der Hauptstadt der Fußballköniginnen. Die Frauenmannschaft des FC Barça, angeführt von der quirligen Kapitänin Aitana Bonmarti, verlor am vergangenen Samstag, dem 24. Mai, in Lissabon das Endspiel der Frauen-Champions League mit 1:0 und damit auch die Krone, die sie bisher trugen. Siegesgewiss waren sie angetreten, die Mädchen, doch ihre spielerische Überlegenheit vermochte es nicht, die solide Abwehr der kämpferisch auftretenden Damen von Arsenal London zu überwinden. Chancenpech kam hinzu, sodass es am Ende einen nicht völlig unverdienten Sieg der Britinnen gab und Tränen und keine massenhaften Siegesfeiern bis spät in die Nacht am Canaletas auf der Rambla oben. Schade. Barcelona, Stadt der Künstler. Der katalanische Sänger und Liedermacher Joan Manuel Serrat wurde am vergangenen Dienstag, dem 27. Mai, mit dem renommierten Preis KM 13.774 ausgezeichnet, den die Stiftung Casa America Catalunya vergibt. Begründung: Serrat habe eine gigantische Verbindung zwischen Amerika und Katalonien geschaffen, eine Verbindung voller Zuneigung und von langer Dauer. Er habe in seinen Liedern und Texten die linguistischen und geografischen Grenzen zwischen den Kontinenten aufgehoben. Der Name des Preises übrigens, KM 13.774, drückt den größten geografischen Kilometerabstand zwischen Port Lligat in Katalonien und dem Ort Angaroa, der Hauptstadt der chilenischen Osterinseln, aus. Presentamos el libro Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Escrito por Deddy Niemandsland. El libro narra los 33 años de historia de nuestra radio libre. Aparecen los programas y los protagonistas con sus historias y sus lugares en Barcelona. El libro muestra Contrabanda FM en un contexto histórico amplio de la radio en general, de Barcelona en concreto y de los movimientos sociales y políticos que conforman una ciudad y una radio viva. Niemandsland en Contrabanda FM 91.4. Nuestro podcast es www.niemandsland.contrabanda.org. Thema Katalonien und die internationale Politik, beziehungsweise Barcelona und die internationale Politik. Die katalanische Metropole Barcelona hat am Freitag ihren Freundschaftsvertrag mit Tel Aviv und ihre Beziehungen zu Israel wegen des Vorgehens der israelischen Armee im Gazastreifen aufgekündigt. Mit Unterstützung der Sozialistischen Partei, die in Barcelona regiert, sowie mehrerer linker und katalanisch nationalistischer Gruppen verabschiedete der Stadtrat eine entsprechende Vorlage. Die Beziehungen sollen bis zur Wiederherstellung des Respekts des internationalen Rechts und der Grundrechte des palästinensischen Volkes auf Eis gelegt werden. Zu den weiteren beschlossenen Maßnahmen zählt auch die Forderung an die Messe Barcelonas, keine Stände der israelischen Regierung oder von Unternehmen mehr zuzulassen, die von dem Genozid, der Besatzung, der Apartheid oder der Kolonialisierung des palästinensischen Volkes profitierten. Eine ähnliche Empfehlung soll an den Hafen von Barcelona gerichtet werden. Die ehemalige Bürgermeisterin Ada Colau hatte schon vor Jahren die Freundschaft mit Tel Aviv aufgekündigt. Jaume Colboni hatte sie wieder aufgenommen und lehnt sie jetzt mit der gleichen Begründung wie damals Ada Colau wieder ab. Barcelona, Tourismushölle. Das Rathaus gibt bekannt. Der Plan Barcelona Impulsa ist da. Also, Barcelona gibt Impulse. Er setzt auf eine urbane Ökonomie im Gleichgewicht und eine verantwortungsbewusste Verwaltung der touristischen Aktivitäten mit eingreifenden Maßnahmen in Räumen hoher touristischer Aktivität. So heißt das offiziell. Das klingt wunderbar, sehr schön, sehr griffig, ist aber nicht mehr als das übliche Wortgeklingel der Manager in Politik und Verwaltung, Schall und Rauch. Allein die schiere Masse an Touristen zeigt doch, dass hier eine Worthülse auf die andere gesetzt wird, während das Monster weiterhin wächst und wächst und wächst. 26 Millionen Touristen, über 15 Millionen Übernachtungen. Der Tourismus macht offiziell 14% des Bruttosozialprodukts der Stadt aus. 150.000 Beschäftigte gibt es offiziell in dem Sektor. Und hier die ewigen Fragen. Wie sichern wir, dass die Stadtviertel mit der größten Tourismusdichte für die Einwohner bewohnbar bleiben? Wie schützen wir das Zusammenleben, ohne auf die Dynamik zu verzichten? Das Rathaus bzw. seine Mächtigen legten vergangene Woche, wie gesagt, einen Plan vor, eben Barcelona Impulsa. Da ist viel von strategischer Planung die Rede. Zuerst lobt man sich dort aber einmal selbst. Man habe den Plan PEUAT ins Leben gerufen. Den Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico, also den urbanistischen Spezialplan zur touristischen Unterbringung. Damit habe man den Kampf gegen die illegalen Tourismuswohnungen aufgenommen. Haha, das hatte Frau Ada Colau schon vor 10 Jahren gemacht und man hatte ihr dabei nur Knüppel in die Beine geworfen. Die gleichen Leute, die das heute bejubeln. Dann sei da auch der Zonabus 4.0 zur Verbesserung der Tourismusmobilität sowie gewisser Beschränkungen im Fremdenführungsbereich sowie die Tourismusgebühren. Der neue Plan Barcelona Impulsa soll bis 2035 projiziert werden und alles noch besser machen. Lokaler Handel soll gestärkt, lokale Produktion gefördert werden. Eines der Hauptprobleme soll angegangen werden, die Massifizierung öffentlicher Räume mit Touristen wie die Sagrada Familia, der Parc Güell, die Achse Rambla-Boqueria-Markt, Garduña. Hier soll der Plan EGA, EGA, Espacios de Gran Influencia, zum Greifen kommen. Räume mit großem Zufluss. Die katalanische Hauptstadt liegt im internationalen Ranking der meistbesuchten Städte auf Rang 8. Barcelona orientiert sich hier auch an den Erfahrungen anderer vom Tourismus überrannten Städten. In einem Interview mit El Periódico vom 29. Mai erklärt der Verantwortliche für Besucherökonomie in Amsterdam, ein Herr Jelmer Peter, zum Thema nachhaltiger Tourismus. Da gab es zuerst mal die Frage, was ist nach Ihrer Auffassung die größte Herausforderung, um einen nachhaltigen Qualitätstourismus zu erreichen? Antwort: Durch den gewaltigen Druck, den der Tourismus auf die Bewohner ausübt, muss das Ziel sein, die Lebensqualität der Einheimischen zu schützen. Nächste Frage: Welche Maßnahmen haben sich dabei in Amsterdam als wirkungsvoll erwiesen? Antwort: Amsterdam hat eine ganze Batterie an Maßnahmen in Gang gesetzt, wie Kontrolle der Kurzzeitvermietungen, Begrenzung der Hotels und Betten, Einführung einer Tourismussteuer von 12,5% pro Zimmerpreis, Beschränkung von Kreuzfahrtschiffen und Einschränkung des Autoverkehrs im Zentrum. Des Weiteren, so erklärt Peter, seien Kampagnen zum Bewusstmachen des Problems und zur Förderung des Zusammenlebens wichtig, sowie strukturelle Maßnahmen in von der touristischen Gentrifizierung bedrohten Stadtvierteln wichtig, wie Verkehrsanbindung, attraktive Geschäfte für die Anwohner und kulturelle Angebote. Singlestadt Barcelona. Nach dem jüngsten Bericht der Oficina Municipal de Datos, OMED, städtisches Datenbüro, ergibt sich für Barcelona im Moment folgendes demografisches Röntgenbild. Ich zitiere ein paar wichtige Informationen aus diesem Bericht. Die Zahl der Gesamtbevölkerung ist 1,7 Millionen Personen, laut Einwohnermeldeamt. Der Anteil von Zugewanderten bzw. Migranten an der Gesamtbevölkerung beträgt, Achtung, 26,4%. Der Anteil aller in Barcelona Geborenen beträgt nur noch 45%. Barcelona gilt statistisch seit längerem schon als Stadt der schrumpfenden Kinderbevölkerung. Hingegen wächst der Anteil der Single-Haushalte bzw. Einpersonenwohnungen auf 31,8%, eine Rekordzahl. 215.153 Personen leben im Moment in Barcelona alleine. Der spanische Durchschnitt beträgt 28%. Von den im Ausland Geborenen, die in Barcelona leben, stammt die Mehrheit aus Argentinien, gefolgt von Kolumbien und Peru. Von den 26,4% Bewohnern mit ausländischem Pass stammen die meisten aus Italien. Insgesamt leben in Barcelona Menschen aus 182 Staaten der Welt. Letzte hinzugekommene Nationalität ist Osttimor. Und wieder bin ich schlafverhangen aus dieser leeren schwarzen Nacht, von dunklen Ahnungen gefangen, aus schweren Träumen aufgewacht. Die Türen fliegen und wir streiten, ich alter, du junger Rebell. Ich kann dich nicht weiter begleiten, du gehst zu weit, du gehst zu schnell. Wo magst du jetzt da draußen sein? Schwerem Wetter, ganz allein, in dieser Nacht, in dieser harten Stadt. Im Zwielicht ein so leichtes Ziel, so leichte Beute, leichtes Spiel, auf dem harten Weg, auf einem schmalen. Ich kenne die Finten und die Fallen, ich kenne jeden Hinterhalt. Die Sandpfoten, die scharfen Krallen, den Dunkelmann, die Lichtgestalt. Ich kann dich warnen, dich beschwören, aber du hörst mich schon nicht mehr. Wie alle Kinder nicht zu hören, die alten Sprüche. Zu lang her, wo magst du jetzt da draußen sein? In schwerem Wetter, ganz allein, in dieser Nacht, in dieser harten Stadt. Im Zwielicht ein so leichtes Ziel, so leichte Beute, leichtes Spiel, auf dem harten Weg, auf einem schmalen. Sind wir uns denn so fremd geworden, dass ich dich nicht mehr wiederfind? Nach ein paar bitteren Missakkorden, mein fernes, mein geliebtes Kind, du bist über Grenzen gegangen. Du fährst so weit hinaus, ich kann nur da sein, um dich aufzufangen. Wenn du es willst, irgendwann, wo magst du jetzt da draußen sein? In schwerem Wetter, ganz allein, in dieser Nacht, in dieser harten Stadt. Im Zwielicht ein so leichtes Ziel, so leichte Beute, leichtes Spiel, auf dem harten Weg, auf einem schmalen Grat. Im Zwielicht ein so leichtes Ziel, so leichte Beute, leichtes Spiel, auf dem harten Weg, auf einem schmalen Grat. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Kino im Niemandsland. Heute übernimmt Bammel mal wieder die Kinoredaktion. Hallo Bammel, wie geht's? Hallo Didi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland. Ich freue mich sehr, mal wieder hier im Radio Niemandsland zu Gast zu sein. Und ich habe einen Filmklassiker mitgebracht aus dem Jahr 1945. Die Mörder sind unter uns. Regie Wolfgang Staudte. Gedreht 1946 in der Trümmerlandschaft von Berlin. Ich komme gleich zum Filmthema. Wo gibt's den im Moment zu sehen? In der Mediathek von Arte noch bis zum 7. Juli. Die ARD hatte ihn auch in ihrer Mediathek hochgeladen. Ich bin nicht sicher, ob er noch online steht. Und es gibt natürlich auch eine DVD von diesem Film, veröffentlicht von Filmwerke in HD-Qualität, digital restauriert. So ist auch die Fassung, die im Moment bei Arte zu sehen ist. Worum geht's eigentlich? Also der Film stellt in besonderer Weise einen Teil deutscher Geschichte dar. Er ist gedreht worden in den Trümmerlandschaften als erste Produktion direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, als erste DEFA-Produktion, die DEFA. Die DEFA war ein volkseigener Betrieb, zuständig für die Produktion von Film und Fernsehen in der DDR. Und bei Wikipedia gibt es eine schöne Kurzbeschreibung. Die DEFA sollte laut dem Anliegen ihrer Gründer helfen, in Deutschland die Demokratie zu restaurieren, die deutschen Köpfe vom Faschismus zu befreien und auch zu sozialistischen Bürgern zu erziehen. Ob das nun mit diesem Film gelungen ist oder auch mit den Produktionen, die sie die 40 Jahre danach produziert haben, mag jeder für sich selbst beurteilen. Dieser Film ist ein ausgesprochener Filmklassiker und super spannend zum Thema Antifaschismus, deutscher Faschismus und der Zweite Weltkrieg bzw. die Folgen. Gewünschen? Ich habe hier mal gewohnt. Das ist interessant. Ich bin Susanne Weine. Ja, und? Ich habe doch einen Vertrag. Ja. Den gültigen Mietsvertrag. Kommen Sie mal mit. Wo waren Sie denn, als hier die Hölle los war? Und die Bewohner dieser Straße ihre Toten verscharrten dort, wo Sie sie fanden? Gehen Sie durch die Ruinen. Da finden Sie Ihre Gräber noch. Sehen Sie, die haben alle einen gültigen Mietsvertrag. Einen endgültigen. Es ist der erste Film der DEFA. Gedreht, wie gesagt, 1945, 46 in den Trümmerlandschaften des zerstörten Berlins. Worum geht's? Hans, ein junger Heimkehrer, ein Arzt, der von der Ostfront zurückkommt und furchtbare Kriegsverbrechen miterlebt hat, kommt in das zerstörte Berlin zurück. Toll fotografiert übrigens in Schwarz-Weiß die Ruinenlandschaften von Berlin. Er muss dort versuchen, Fuß zu fassen, trifft in einem zerstörten Haus, in einer Wohnung, wo er sich einquartieren möchte, eine junge Frau, die von Hildegard Knef gespielt wird. die im Konzentrationslager als Insassin war. Dieser junge Mann hat jedenfalls große Schwierigkeiten nach dem, was er im Krieg erlebt hat, wie viele Kriegsheimkehrer Fuß zu fassen. Er seufzt wie ein Loch, ist völlig fertig, geistig und moralisch völlig aus den Schuhen geblasen und versucht also jetzt im Nachkriegs-Berlin ein bisschen seinen Alltag wieder aufzubauen. Diese junge Frau versucht ihr Bestes, ihm dabei zu helfen. Die beiden versuchen, so eine Art Alltag zu organisieren und sich diese zerstörte Wohnung, wo man dann schon doch sehr deutlich sieht, dass der Film auch im Studio gedreht wurde, wieder so ein bisschen Alltag in ihr Leben zu bringen. Das ist natürlich nicht so ganz einfach. Der junge Mann Hans, er hasst die Menschen, er hasst alles, was er erlebt hat, und er hat auch überhaupt keine Vorstellung davon, wie das in Zukunft weitergehen soll, und irrt also durch das zerstörte Berlin und trifft dabei einen Hauptmann AD, der für Kriegsverbrechen an der Ostfront zuständig war. Das stellt ihn vor ein großes Problem. Es gibt eine kurze Rückblende, wo gezeigt wird, wie diese Verbrechen, die ich jetzt hier nicht genauer schildern will, stattgefunden haben. Also es wurden Frauen, Kinder und Unschuldige auf Befehl dieses Mannes, der jetzt im Nachkriegsdeutschland sehr schnell wieder Fuß gefasst hat, Industrieller ist, ein typisch deutscher Spießer, fast ein bisschen zu typisch für meinen Geschmack, mit Familie und Kindern und aus alten Wehrmachtshelmen Kochtöpfe herstellt und da sehr schnell zu sehr viel Wohlstand wiedergekommen ist, seine Nazi-Verbrecherkarriere sehr schnell kaschieren konnte und damit in den Alltag übergegangen ist, und dieser junge Arzt und Soldat wird also vor die schwierige Aufgabe gestellt, zu entscheiden, ob er Rache übt an diesem Kriegsverbrecher, wie er damit umgeht und wie das Ganze ausgeht. Dafür müsst ihr euch diesen Film anschauen, unbedingt, in der Arte-Mediathek noch bis zum 7. Juli. Wie lebt solch ein Mensch jetzt? Sehen Sie mich an. Meine Fabrik läuft, 120 Arbeiter voll beschäftigt. Meine Wohnung, tipptopp in Ordnung. Sogar richtig Glasscheiben in den Fenstern. Tja, bei Brückner gibt's keine Pappe mehr. Aufbau, mein lieber Aufbau. Das ist die Devise. Brückners Kompanie marschiert wieder. Dedi, wir machen vielleicht einen kurzen Musikbeitrag oder du spielst einen Trailer ein, und dann würde ich gerne noch was zu Wolfgang Staudte, zu Herrn Borchert, den Hauptdarsteller, sagen und vielleicht auch zu Hildegard Knef. Jo, einverstanden. Filmausschnitte hatten wir ja schon zwei. Da war erstmal die Anfangsszene, wo Hildegard Knef in die angeblich leere Wohnung zurückkehrt, und dann eben der Rechtfertigungsversuch des Kriegsverbrechers. Gleich geht's weiter. Die Mörder sind unter uns, heißt der Titel, den wir heute besprechen. Ein deutscher Filmklassiker aus dem Jahr 1946. Ich habe schon ein bisschen was über den Inhalt und über die Filmproduktion erzählt. Der Regisseur heißt Wolfgang Staudte. Ich finde, ein echter deutscher Ausnahmeregisseur, der ganz sicher viel zur deutschen Nachkriegsgeschichte, zumindest was seine Filme angeht, als Beiträge geleistet hat. Rotation, Der Untertan und vor allen Dingen im Jahr 1964 Herrenparty, der wahrscheinlich seine Kinokarriere beendet hat, sind deutsche Filme, die es auf jeden Fall zu entdecken gibt. Später hat er fürs Fernsehen gearbeitet, unter anderem den wunderbaren, wunderbaren Abenteuerfilmklassiker Nach Jack London, der Seewolf mit Raimund Harmsdorff produziert. Und in den 1980er Jahren ist er dann verstorben und seine Asche wurde in der Nordsee verstreut. Filmemacher und Regisseur, den es unbedingt zu entdecken lohnt. Die Mörder sind unter uns, ist einer seiner ersten großen Produktionen. Und der Hauptdarsteller, das ist Ernst Wilhelm Borchert. Ich finde ihn in dem Film total klasse. Die Filmpremiere hat eine besondere Geschichte, und Wolfgang Staudte hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ihm das immer sehr schwer gemacht wurde, diesen Film zu veröffentlichen. Das hat viel damit zu tun, dass der Film eine besondere Zensurgeschichte hat. Also die sowjetischen Besatzungsorgane hatten vor, eigentlich ein anderes Ende einzubauen. Über das Ende möchte ich jetzt nichts verraten, weil wir wollen ja hier nicht spoilern. Aber ein weiterer besonderer historischer wichtiger Aspekt ist ganz sicher, dass im Keller des Hebbeltheaters in Berlin Papiere aufgetaucht sind, die dort während des Dritten Reiches verborgen wurden. Darin lag auch der Beweis vor, dass Borchert, der Hauptdarsteller, am 1. Mai 1933 Mitglied der NSDAP geworden war, was natürlich diesem Film besondere Brillanz verleiht, wenn man den antifaschistischen Charakter beachtet, den dieser Film eigentlich haben soll. Am 15. August 1946 wurde er von der amerikanischen Geheimpolizei verhaftet. Der dafür vorstehende Verantwortliche war der deutsche Schauspieler Van Eyck. Den kennen ganz viele aus Abenteuerfilmen aus den 60er Jahren und aus deutschen Produktionen. Jedenfalls, der Herr Borchert ist dann verhaftet worden und wegen Fragebogenfälschen zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Denn er wollte gerne vermeiden, dass seine NSDAP-Vergangenheit in seiner Schauspielerkarriere auftaucht. In einem sehr schönen Artikel bei Welt.de ist nachzulesen Folgendes. Zu seiner frühen Parteimitgliedschaft hatte er erklärt, dass seine Kollegen, die alle demokratisch eingestellt oder als Juden gefährdet gewesen seien, ihn darum gebeten hätten, in die Partei einzutreten, um sich im Ernstfall schützend vor sie stellen zu können. Obwohl das von einer ganzen Reihe seiner Kollegen bezeugt wurde, so klang es doch ziemlich konstruiert. Bereits nach 3 Monaten kam er jedoch wieder auf freien Fuß. Also auch da sieht man sehr genau, wie mit NSDAP-Vergangenheit in der deutschen Nachkriegszeit umgegangen wurde, übrigens auch unter sowjetischen Besatzungsmächten. Nochmal ganz kurz ein bisschen was zur Geschichte des Films und zu Herrn Borchert. Der spektakuläre Film wurde nicht nur in Ost- und Westdeutschland ein Erfolg, sondern auch im Ausland. Ob bei der Biennale in Venedig oder in London, Wien oder Paris, in Hollywood gab es sogar eine Sondervorstellung mit einer Einführung von keinem geringeren als dem in die USA emigrierten Regisseur Billy Wilder. Als Borchert 1977 in einem Rundfunkinterview seine Schauspieljahre nach dem Krieg Revue passieren ließ, schloss er mit der Bemerkung, dass die Verkörperung des Dr. Mertens in Die Mörder sind unter uns die Rolle seines Lebens gewesen sei. Was diese aber mit seinem eigenen Leben zu tun hatte, darüber wollte er auch nach 3 Jahrzehnten offenbar immer noch nicht sprechen. Ernst Wilhelm Borchert starb am 1. Juni 1990, ein halbes Jahr nach der Maueröffnung. Vielleicht noch spannend, die weibliche Hauptrolle wird bekleidet von Hildegard Knef. Hildegard Knef ist für mich eine der ganz großen Damen des deutschen Nachkriegskinos, der deutschen Geschichte überhaupt. Musik, Chanson, Schauspielarbeiten, alles, was sie gemacht hat, finde ich große Klasse. Es gibt mehrere Dokumentarfilme über sie. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich Hildegard Knef. Und vor kurzem, genau genommen am 3. April 2025 ist in Deutschland ein neuer Dokumentarfilm über sie erschienen. Darüber könnt ihr viel in der Mediathek vom NDR und von ARD nachlesen und nachhören. Ich will alles. Ein äußerst sehenswerter Dokumentarfilm für alle Leute, die sich mehr für die Geschichte dieser wunderbaren Schauspielerin Hildegard Knef interessieren. Ein deutscher Film von Lucia Schmidt. Ein toller Dokumentarfilm, mit dem ich vielleicht diesen Beitrag beschließen möchte. Also unbedingt anschauen. Im Kino oder wenn es geht, auf großer Leinwand, Ich will alles, Hildegard Knef, die die Hauptrolle spielt in Die Mörder sind unter uns von Wolfgang Staudte aus dem Jahr 1946, zu sehen bis zum 7. Juli in der Mediathek von Arte. Mertens, was wollen Sie denn von mir? Brauchen Sie Geld? Wollen Sie... Ich fordere Rechenschaft, Herr Hauptmann Brückner. Rechenschaft? Wofür Rechenschaft? 36 Männer, 54 Frauen. 31 Kinder. Munitionsverbrauch 347 Schuss. Ja, was denn, um Gottes Willen? Da war doch Krieg. Da waren doch ganz andere Verhältnisse. Und schon sind wir auch wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Schön, dass du mal wieder hier warst, Bammel. Danke. Vielen Dank für die Einladung, Dedi. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und können weitere Nachkriegsfilme zur Geschichte oder zum Beitrag 80 Jahre Befreiung vom Faschismus. Dafür wurde er ja vermutlich von Arte online gestellt. Zu diesem Thema habe ich noch mehrere Beiträge in meiner Mappe liegen. Wenn ihr Lust habt, bin ich bald wieder da und stelle einen weiteren Film vor. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und vielen Dank für die Einladung ins Radio Niemandsland. Danke, dann bis ganz bald, Bammel. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Frühling und...